Aber von seiner ungarischen Gemahlin bei seiner Rückkehr verspottet, kann sich Ottokar mit dem Abkommen von 1276 nicht abfinden. Er sieht, dass Rudolf Feinde erwachsen sind, stößt aber törichterweise den Ungarn vor den Kopf, mit dem sich nun der Habsburger auch wieder durch einen Ehebund verbündet. Mit der Umgehung des gehässigen Niederbayern kann der König durch das Gebiet Meinhards ziehen, während Ottokar in Österreich eingefallen ist, wo er Waidhofen an der Thaya verbrennt, aber bei der Belagerung von Drosendorf und Lahr kostbare Zeit verliert. Bei Dürnkot gelingt es Rudolf, der sich mit den Ungarn vereinigt hat, in einem heißen, den Tag füllenden Kampf die Böhmen zu schlagen, deren König auf dem Schlachtfeld bleibt. Da Wenzel minderjährig ist, kann Rudolf durch die Ehe Wenzels mit Jutta leicht die endgültige Versöhnung zustande bringen. In Böhmen muss Otto von Brandenburg, durch seine Ehe mit der Habsburgerin Elise des Königs Schwiegersohn geworden, zugunsten Wenzels gegen die Königswitwe Kunigunde eingreifen, die mit einem slawischen Großen ein Liebesverhältnis eingegangen. Rudolfs gleichnamiger Sohn aber heiratet Wenzels Schwester Agnes. Welche kluge und in die Zukunft schauende Diplomatie des Habsburgers. Dabei die Härte in der Durchfechtung nötig gewordenen Kampfes. Dem König gelingt bald ein größerer Schachzug, indem er die Zustimmung der Kurfürsten für die Belehnung seiner Söhne Albrecht und Rudolf mit den Herzogtümern Österreich, Steiermark, Kärnten, Krain und der Windischen Mark in Augsburg 1282 erreicht, für die letzteren drei allerdings nur formell, da sie tatsächlich der treue Meinhard erhält. Aber Österreich allein ist schon eine ungemein wichtige Erwerbung. Rudolf hat zur Vorbereitung jahrelang in Wien geweilt. Mit diesem Erfolg beginnt die große Hausmachtpolitik der Habsburger und, durch sie angeeifert, auch der anderen Fürstengeschlechter. Diese Politik, für den deutschen König nach dem Sieg der Territorialgewalten in der letzten Stauferzeit die einzig mögliche. Denn nur, wenn der König selber Land erwirbt, also selbst ein mächtiger Territorialherr wird, kann er auch der Krone wieder Geltung geben. Und wenn später ein Habsburger, Luxemburger, Wittelsbacher oder Hohenzoller auf Landerwerb aus ist, dient er unbewusst der Möglichkeit einer neuen Einigung des Reiches. Allerdings führt dieser Weg jahrhundertelang durch die Wüste der Territorialpolitik. Als sich im 16. Jahrhundert eine Aussicht bot, viel rascher der unheilvollen Vergangenheit mächtig zu werden, hat sie das deutsche Volk leider nicht zu nützen verstanden. Rudolf sähe sich gern zum Kaiser gekrönt, weil er dann leichter die Kurfürsten zur Wahl seines älteren Sohnes Albrecht zu bewegen vermöchte. Gelingt ihm dies, dann ist nicht nur sein Hausrecht im Sattel, sondern auch der Krone wieder Stetigkeit, die erste Voraussetzung neuen Erstarkungs, gegeben. Aber der Habsburger hat trotz mancher Demütigungen dem Papst gegenüber die Kaiserkrone nicht erhalten. Seine Opfer haben hier keine Früchte getragen. Vergebens die unselige, durch 35 Willebriefe gestützte Goldbulle von Wien, in der ein voller Verzicht auf den Kirchenstaat geleistet, ja das Wahlrecht der Fürsten aus päpstlicher Gunsterteilung abgeleitet wird. Vergebens die Verständigung des Ghibellinen und Teilnehmers am Zug Konradins mit dem Schlechter Anjou, dessen Sohn Rudolf seiner Tochter Clemensia vermählt wird. Auch die Sicherung der Westgrenze des Reiches gelingt dem König nicht recht. Trotz seiner Ehe mit der erst 14 Jahre alten Elisabeth von Burgund neigt dieses Land immer mehr zu Frankreich. Dafür ist Rudolf erfolgreich in der Wiederherstellung der Sicherheit und Ordnung im Lande. In reisender Richterschaft erlässt er Landesfriedensgesetze, deren Ausführung allerdings den Landesherren übertragen wird. Die Raubnester der Ritter fallen. 1290 bricht der König allein 66 Ritterburgen. In Erfurt sind ein Jahr zuvor 29 Ritter enthauptet worden. In Schwaben möchte Rudolf gerne das alte Herzogtum unter seinem gleichnamigen Sohne, der auf Wunsch der österreichischen Stände 1283 von der Doppelbelehnung zurücktreten musste, wieder aufrichten. Zweifellos hätte ein Gelingen dieses Planes dem bös zerrissenen Südwesten wieder Halt und Festigkeit gegeben. Aber der Habsburger scheitert an den Grafen von Württemberg, denen er in der Esslinger Sühne 1287 die Reichsfreiheit bewilligen muss. Zur Wahrung des Reichsgutes führt der König 9 Reichsvogteien ein, 2 im Elsass und 2 in Schwaben, je eine in der Ortenau, in Speyer, in der Wetterau, in Nürnberg und in Rothenburg. Um den Landfrieden sichern zu können, muss sich der Habsburger bei den Städten, seinen alten Freunden, durch Steuern unbeliebt machen. Als Antwort treten alsbald falsche Friedriche auf. Thiele Kolob, Dietrich Holzschuh, Ein alter Mann, dem verstorbenen Kaiser ähnlich, hat bei den Bürgern von Neuss Erfolg. Er findet eine Zeit am unteren Rhein Anerkennung und amtiert als Herrscher, bis er endlich 1285 von der Stadt Wetzlar an Rudolf ausgeliefert wird und auf dem Scheiterhaufen endet. Ähnliches geschieht in Lübeck, ähnliches zu Esslingen in Schwaben. So geht das alte, von den Fürsten gemordete Kaisertum noch um. Als Rudolf erkennt, dass die Kurfürsten für die Nachfolge seines harten, auf Gut und Macht bedachten ältesten Sohnes Albrecht nicht gewonnen werden können, stellt er den sanften Rudolf in den Vordergrund, der aber stirbt, gerade als die Fürsten dem Vater sich williger zeigen, 1290. Vergebens sucht er nun Albrecht auf einem Hofpark von Frankfurt durchzubringen. Der Böhme, der Brandenburger, der Mainzer und der Kölner stehen dagegen. Dem Habsburger versagt das Schicksal, den Versuch zu erneuern, an dessen Gelingen ihm so viel liegt. Er kann nicht einmal mehr dem Pfalzgrafen von Burgund, den er 1289 mit Heeresmacht zur Aufnahme der Lehen gezwungen und der doch wieder zu Frankreich neigt, zur Ordnung zu bringen. Seine Lebenszeit ist vorbei. Die Gicht wirkt an ihm, wie die naturalistische Grabfigur, die noch zu seinen Lebzeiten gemacht wird, unheimlich deutlich zeigt. Als ihm in Germersheim der Arzt verkündet, dass er nahe vor seinem Ende stünde, entschließt sich Rudolf, immer noch der zupackende Machtbegründer, sofort nach Speyer aufzubrechen, damit niemand ihn den Platz in der Kaisergruft, der seinen Lebensaufstieg vom Grafen zum König erst krönt, streitig machen könne. So reitet der 74-Jährige, neben ihm seine um 52 Jahre jüngere Frau und hinter ihm der Tod, dem weithin sichtbaren Dom entgegen. Er erreicht die Stadt noch, um hier am 15. Juli 1291 zu sterben.